Ich habe jetzt die Aufnahme gedrückt und die Aufnahme heißt Dödel. Jetzt kannst du, die Aufnahme heißt Dödel. Was kann, jetzt soll noch hier mal die Hörer vom Raucherbalkon mitkriegen, dass du eigentlich den ganzen Leuten, also wir reden vom Klaus Backhaus, dass du allen, denen du einen Audiokommentar schickst, eigentlich als Dödel bezeichnest, weil du hast gerade gesagt, dass wenn irgendein Dödel, wenn irgendeiner sein Dödel, ja. Nee, was ist, wenn dein Podcatcher leer ist, dann schreibst du irgendeinem Dödel ein Audiokommentar und boah, ich finde das nicht nett, Klaus. Habe ich nie gesagt. Wenn jetzt einer twittert, Night of the Pots läuft, habt ihr das vergessen? Ich befürchte nein. Hier werden Unwahrheiten erzählt. Die Aufnahme läuft schon. Hier werden Unwahrheiten erzählt. Girard, würdest du bitte bestätigen, dass Klaus die Podcaster-Community... Das zählt nicht, ihr seid über die Cash-Frequenz in einer Interessengemeinschaft, ihr dürft nicht gegeneinander aussagen. Ja, und? Aber wir sind trotzdem Dödels. Das ist egal. Das hast du gesagt, ich habe das nicht gesagt. Egal, Hauptsache ich kriege einen Audiokommentar. Ja. Ihr wisst, dass der Kölner auch dumme Sau als Kompliment nimmt, ne? Genau, das ist genau wie bei den Öschern auch Hur. Das ist halt kein Schimpfwort. Ey, du dumme Sau. Was hast du gesagt? Augenhure? Auhur. Auhur. Ich habe Augenhure verstanden. Das ist aber. Man muss halt nur aufpassen, wo man es erzählt. Ne? Das halt... Ich gehe mal dampfen. Da, jetzt verdampft er sich. Der Dödel. Wieso geht er jetzt dampfen? Ich dachte, man hat sich diese künstliche Intelligenz Pfeifen geholt, damit man dann im Raum bleiben kann und dampfen Nein, kann. Nein, hat die meine Frau genehmigt das nicht. Wieso, das riecht doch lecker. Nee, ich finde das gut, dass umso mehr rauche ich. Was hast du denn für einen Geruchsstoff drin? Knoblauch, Nuss, Schinken, Banane? Nö, ich habe gerade Banane, Menthol und ein bisschen Erdbeer. Drachenfrucht, Bärlauch. Ey, komm, Gerard, du hast hier Eierlikör bestellt. Ja, geht's sag gut. Noch was. Gib mir das. Was? Ja. Gibt's? Eierlikör, Dampf, Liquid für ich rauche nicht mehr, ich inhaliere Eierlikör. Genau. Ich wollte es mir eigentlich nicht bestellen, ich fand es aber so cool, dass es das gibt, dass ich es einfach aus Freck einfach mitbestellen musste. Also, ich bin zumindest mal Richtung weiter. Ich habe mir mal so Mischfläschchen jetzt geholt. Es zieht hier vor sich hin. Denkt man noch, nächste Woche werde ich mal darüber berichten, wie das Eierlikör denn so schmeckt. Gibt's auch Spinat so für Popeye? Gibt es bestimmt auch, ganz ehrlich. Es gibt auch Captain Morgan Cola. Also, es gibt Marmeladenbrötchen. Du glaubst gar nicht, wie du so ein Gehirn verarschen kannst. Gibt's deine Barbecue-Soße auch schon als Liquid fürs Dampf? Ja, aber Gerard, ich wollte gerade sagen, füll doch einfach mal in die Pfeife. Ich werde es morgen mal einfüllen. Ich werde es mal probieren. Öha. Oh Mann, ey. Mir tut ja der Chris so ein bisschen leid. Der ist völlig verstört hier. Dabei ist es so ein hochintelligenter Mensch. Der sagt gar nichts. Ja, das ist. Von wem sprichst du? Ja, von dir, genau. Du so als Feuerwehrmann, rauchst du? Ja klar, rauchst du. Oder dampfst du? Geraucht, gedampft, gar nicht geraucht und jetzt rauche ich wieder. Ah, das muss man erklären. Also Dampfen ist dann doch nicht so die Abgewöhnung fürs Rauchen, wenn ich das richtig verstehe, ne? Doch, hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber dann kam ein bisschen Stress wieder dazu und dann habe ich das Rauchen wieder angefangen, dummerweise. Okay. Darf ich kurz noch hier einen Aufruf machen an der Stelle? Ja, ruf doch mal. Ich suche Freiwillige für einen Dödel-Podcast. Also wer immer da Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden. Und zwar unter dödel@ gmx.com. Ich hätte erstmal gern ein Sendungskonzept. Wie weit sollte der geistige Horizont reichen? Also 120 IQ ist schon Mindestvoraussetzung an der Stelle, weil wir werden ja das Wort Dödel auflösen in eine Exponentialfunktion und dann errechnen, wie wir damit auf den Mond kommen, ohne dort auf die angeblich dort stationierten Nazi-Truppen zu treffen. Dementsprechend wird das natürlich... Es wird schon sehr, sehr tief gehen, die ganze Sache. Also da musst du schon, ja. Da kannst du nicht einfach so als dahergelaufener Philosoph daherkommen, sondern da brauchen wir schon ein bisschen hier Futter unten drunter, ne? Das hat jetzt gescheit funktioniert. Der Dödel-Podcast, der Podcast, der in die Tiefe geht. Ja. So oder was? Bitte, ihr müsst nacheinander reden, dann ist besser. Ich hab noch Haare am Sack. Also Futter unten drunter ist dann quasi Haare am Sack. Nee, das kann man auch so, aber das ist mehr so die Bildungsschicht, die wir eigentlich nicht haben wollen in unserem so. Podcast. So. Da hat eigentlich raus so ein bisschen drauf. Ich hab mich gerade so auf ein neues Projekt gefreut. Das Leben ist hart. Der Dödelcast, der Podcast, der in die Tiefe geht. Der Dödelcast, ja. Das Leben ist hart. Das Leben. Feining. Ich glaube, das funktioniert. Das ist Sex Sense. Ja, den würde ich bei iTunes anmelden. Ich stell mir aber auch gerade die Frage, wenn du nochmal einen Audiokommentar einsprichst, ne? Ja, jeder, wenn. Egal wer den kriegt oder so, der denkt doch immer, er ist Dödel. Ist ja nicht mein Problem. Das hast du aber gesagt so. Ja, es ist trotzdem nicht mein Problem. Ihr müsst das ja nicht senden. Also ihr heißt nur noch wir. Das heißt, Gerard und ich, wir kriegen jetzt im Pink immer einen Kommentar. Nee, dem Nachtzug schicke ich auch noch einen Audiokommentar. Der Nachtzug kann das dann hat gerne senden. Der hat gar keinen Podcast. Ich habe das auf der Aftershow-Party vom Ratinger anders gehört, dass der doch heimlich Podcast macht. Ja, genau. Der geheime Podcast. Oh, Scheiße, ich habe jetzt einen schwarzen Edding-Streifen im Gesicht, weil ich auf dem Edding. Ich hab auf dem Edding gekommen. Alter, wie sehe ich denn aus? Oh Gott. Weißt du, woran mich das gerade erinnert hier an die letzte? Ich habe mir gestern die Fest- und Flauschig-Folge angehört, wo der auf einmal aufspringt: Oh Gott, hier Ries verbrannt meine Pizzas noch im Backofen. Das ist total geil, ne? Ich esse um die Pizza rum. Das, was nicht verbrannt ist, das esse ich jetzt. Ja. Siehste? Aber da hörst du einfach mal, dass es auch ganz normale Menschen sind. Die hauen sich auch einfach so eine Dr. Oetker oder Friedrich Bauer Pizza in den Ofen. Nein, also ich muss sagen, also wenn wir bei dem Thema sind, die coolste Aktion finde ich an der ganzen Geschichte ist diese warme Brille. Die ist geil, ne? Da muss ich wirklich sagen, Hut ab, das ist lustig. Zwei Wienerl, ein bisschen Kartoffelsalat und Senf und das ist die warme Brille. lieber Jan, lieber Olli, Hut ab, toll, gut gemacht. Ja, hier, Grimme-Preis, online, Grimme-Preis. Ja, aber das Ganze ist ja eigentlich hervorgekommen von einer warmen Klobrille. Und Gerard wird es ja bestätigen. Ich war ja letztes Jahr im Unperfekthaus und hat ja ein Upgrade gekriegt. Und Gerard, der war ja auf dem R2D2 scheißen. Du hast einen Roboter, Alter, jetzt mal ehrlich. Das Gewicht gezählt hat, noch auf eine LCD-Anzeige gebracht hat, war alles. Aber du hättest da auch warme Brille gekriegt. Ich wollte ja nicht mehr runter. Fand das toll. Okay, Jungs, ich hätte nicht gedacht, dass ihr das Niveau von dem Dödelcast noch toppen könnt. Unten, aber vielen Dank. Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn du auf dem Klo sitzt und links und rechts sind lauter LEDs, die am Leuchten sind und du hast einen Temperatur-Button, dann hast du hier, wie heißt die Arschspülung? BD heißt das, ne? Da kannst du an dem Klo den Sprühwinkel einstellen, aus was für einer Richtung das Ding dir hinten reinschießt. Du hast zwei Knöpfe, um was genau zu sagen. Du hast zwei Knöpfe, einmal für Frauen und einmal für Männer. Und daraufhin hat sich das quasi verstellt. Es gibt das heißt, einmal Mumu und einmal. Na komm, lass mal. Es gibt ganz viele Nerds, die unbedingt mal in der TARDIS auf Klo gehen wollen. Also Unperfekthaus, das Businesszimmer, astreines Klo. Kann ich nur empfehlen. Super. Also Gerard war ganz begeistert. Er kam raus. Das Becks hat gleich doppelt so gut geschmeckt, ne? Ja. Becks? Die hatten da halt nichts anderes. Die hatten nichts anderes da irgendwie. Obwohl ich da persönlich nicht schlimm finde. Ich trinke ja zwischendurch immer gerne mal einen Becks, von daher. Doch, Becks ist lecker. Hallo. Was steht da unten im Chat? Mann pinkelt Kontoauszugdrucker kaputt. Klaus, was hast du denn wieder gemacht bei deinem Arbeitgeber? Hast du Kontoauszugdrucker kaputt gemacht? Das war heute in der Zeitung. Das hat hier der Obi-Wan vom Geo-Gedöns, wenn ich diesen Podcast kurz erwähnen darf, hier an der Stelle auch. Gedöns. Wir wollen ja Qualitätspodcasts nach vorne bringen. Geo-Gedöns. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Na, warte mal, alle still für die Aufnahme, hat die Geo-Gedüdel. Das war eine Podcast-Empfehlung der Cash-Frequenz. Wir freuen uns auf viele neue Zuhörer. Back aus, die sind raus. Okay, ich bin weg. Ich gehe Waffeln backen. Apropos Waffeln, was ist denn jetzt mit dem Waffeleisen eigentlich? Gibt es da eigentlich Fortschritte oder hören wir das in der nächsten Backhaus-Cast-Folge? Das hört ihr in der nächsten Backhaus-Cast-Folge, die sehr wahrscheinlich morgen Abend aufgenommen wird. Yeah. Aber wir schauen noch, wir müssen noch die Leute zusammenkriegen. Wann gibt es einen Livestream? Und, wie sieht auch mit Hörertreffen? Wann hast du das zweite, was unterwegs ist? Erleben Sie live, wie Klaus die Buchstaben rubbelt. Gibt es schon das zweite, was du unterwegs schickst? Ich glaube, es gibt schon ein zweites Modell, was zurzeit bei meinem Bruder im Raum Köln seine Heimat hat. Aber wir haben noch ein großes Problem mit den Rubbelbuchstaben, weil die sich nämlich dadurch, dass das Waffeleisen an sich warm wird, das riecht ein bisschen komisch. Kein Rubbelbuchstaben. Ich finde das, was sich einbrennt. Ich finde das total geil. Ich habe bei Google warme Brille eingegeben. Das erste, was ich sehe, sind zwei Würste und ein Kartoffelsalat. Ja, mei. Ein Backofenlack und eine Schablone. Ja, wir arbeiten dran. Es ist ein ganz normaler Samstag. Girard hier bei Amazon hier. Klaus, da kannst du mal die Bewertung vorlesen. Ja. Sanix beheizbarer Toilettensitz mit Absenkautomatik. Absenkautomatik. kann ich gerne vorlesen, wenn du mir den Link schickst. Ja, warte. Ich habe hier immer noch Mann pinkelt Kontoauszugdrucker kaputt. Soll ich das vorlesen? Kann ich auch machen. Mir ist es egal. Ich lese alles, was sie mir vorlegt. Was ist denn eine Absenkautomatik? Eine Absenkautomatik. Da wird der Schiss, das ist so ein runtergefahren, damit es nicht so ins Wasser plumpst. Nee, das ist so ein Klositz, wenn du den runterschmeißt, der fällt nicht, der geht langsam runter. Hier die Brille. Ach so, ist aber auch scheiße. Derzeit okay. Nicht verfügbar. Sanix beheizbarer Toilettensitz mit Absenkautomatik. Der Shopper schreibt: Das ist mal echt eine geile Erfindung. In voller Erwartung warte ich nach der Bestellung auf den beheizbaren Klositz. Ich bin ja so zufrieden mit dem Dingen. Oh Mann, ich hab mir erstmal noch eines fürs zweite Klo bestellt. Die Verarbeitung ist hochwertig, da wackelt nix. Und es wird super schnell angenehm warm. Meine Empfehlung, top, das muss jeder haben, sagt der Shopper am 21. Januar 2020. 2010. 2020 war jetzt wieder Nerd. Ich hab mich letztens mit einer Bekannten unterhalten und die hat mir erzählt, bei uns in der Disco hier in Göttingen gibt's eine Disco, die haben eine Freundin-Toilette. Da haben die einfach in der Mitte nur eine Trennwand und die können sich angucken. Ja, cool. Warum? Wozu? Ja, komm, das offizielle Klo hier beim Podcamp ist auch geil, wo du einfach quasi gegen diese LED-Wand pinkelst. Also pinkelst gegen eine LED-Wand? Warst du nicht auf dem Klo? Ach doch, klar, ja, richtig. Wo du quasi davor stehst, du hast einen riesen LED-Monitor davor, wo du quasi entgegenpinkelst. Ja, genau. Soll ich noch eine? Ich habe hier noch eine nochmal von dem der Shopper. Der ist gut, du. Der ist gut. Soll ich? Das ist mal echt eine geile Erfindung. In voller Erwartung warte ich nach der Bestellung auf den beheizbaren Klositz. Ich bin ja so zufrieden mit dem Ding. Ob man, ich hab Was? Oh Mann, ich habe erst noch eins fürs zweite Klo bestellt. Die Verarbeitung ist hochwertig. Also der ist also sowas von begeistert. Der Shopper. Also dem schreibe ich. Kann man dem schreiben? Ja, auf Amazon. Kann man das sagen? Der Shopper. Das Bild ist Gold wert. Schaut aus wie der Bachelor. Hat noch Rezension geschrieben über Philips LED-Lampen. Nochmal LED-Lampen und dann über Mattel Barbie DJR5 Glam Cabrio und Puppe. Ja. Kennt ihr eigentlich die Scheidungs-Barbie? Nein. Ne? Kennst du nicht? Gerard, magst du oder soll ich? Nee, mach du ruhig. Pass auf, da kommt ein Mann ins Geschäft und will ein Weihnachtsgeschenk kaufen für seine Tochter und schaut sich die Barbie-Puppen an und dann gibt's da die Tennis-Barbie und die ich hab meine Tage-Barbie und hast du nicht gesehen? Und dann gibt's auch die Scheidungs-Barbie und die ist wahnsinnig teuer. Die kostet irgendwie um die 500 Euro. Und da fragt er, aber warum ist denn die so teuer? Ja, das ist die Scheidungs-Barbie, weißt du? Da ist bei Kens Auto, Kens Haus, Kens Pool. Ja, ist... Ja, Witze erzählen im Podcast ist nicht einfach, aber ich glaube, wir können uns das leisten auf dem Balkon. Ich finde ihn gut. Scheidungs-Barbie. Ich gucke mir gerade so die lustigsten Sachen, die es bei Amazon gibt. Es gibt eine Enter-Taste als Kissen. Es gibt bei Amazon ganz, ganz viele tolle Sachen. Oh, hier, das ist doch mal ein Pulli, Gira. Das könntest du mal im Podcamp tragen. Go Jesus, it's your birthday. Jo. Stimmt. Schick doch mal einen Link für deine Sucheingabe bei Amazon. Wie findest du denn die lustigen Sachen? Hast du einen Filter, oder? Nö, ich habe einfach mal gegoogelt. Nö, Amazon ist generell lustig. Du musst nur die schauen, was die Leute schreiben zu dem Zeug. Riesenschaukel fährt für Erwachsene, das ist ja auch geil. Ja, aber theoretisch können wir nicht das Sendekonzept vom Backhauscast jetzt hier im Raucherbalkon verbraten, wenn keiner von den Backhäusern dabei ist. Wir sind ja nicht im Raucherbalkon, oder? Stimmt. Oh, wir sind ja bei. Night of the Pots, das ist ja die Post. Was ist Anfang? Vorher ist Post, oder? Ne, Pri ist vorher, ne? Pri. Oh, bei Amazon genau. Gibt's ein Glatzenkamm. Glatzenkamm. Ja. Ein Glatzenkamm. Doch, das ist auch, sehr sinnvoll. Auch als Waschlappen bekannt. Oh, hier, das ist was für mich, ein Einhornkopfband. Kopfband mit einem Einhorn dran. Das kotzende Einhorn. DVD, Waschmaschinenimpression. Ist doch auch geil. Dicht gefolgt von dem Kaminfeuer wahrscheinlich. Oh, hier die Zitronenpresse Angie, die finde ich auch gut. Angela Merkel als Zitronenpresse. Oh Mann. Und wenn du Glatzenkamm eingibst bei Amazon, kommt eine Männerhandel. Oh, hier gibt es, was ist das? Ist das ein Buch? Mein Leben mit einem großen Penis. Rat und Weisheiten für Männer, die außerordentlich gut ausgestattet sind. Na dann. Ja, guck mal auf den Autor. Ja, wie heißt der? Bin ich. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist mein Pseudonym. Also hier nochmal die herzliche Einladung zu meinem neuen Projekt. Zu meinem neuen Projekt, der Dödel-Podcast. Genau, der Dödel-Podcast. Gerard ist ein ganz, ganz heißer Kandidat. Und ihr könnt ihn dann rauswählen über die 01435555585 oder schreibt uns eine SMS unter 44458735 und für Gerardi 03. So, Alter, genau, mit dem Kennwort Dödel. Hier gibt's ein Raumduftspray mit Pizzageruch, Pizza Salami als Raumduftspray. Großartig. Gern genommen in jeder drittklassigen Pizzeria im Raum München. Bella Italia, Rosenheimer Platz. So als Empfehlung. Die schlechteste Pizzeria in München. Kann ich ja mal hier mal. Oh, hier. Bonbons mit Zwiebelringengeschmack. Gib mal einen bei Amazon. Shit, the glitter. Wand. Da kommen Pillen. Birdies, Butts, Bohnen. Da kommen Pillen, da ist Glitzer drin. Und da, dann glitzert deine Kacke. Ohne Witz. Ja, aber das kannst du ja im Unterspülbecken gar nicht mehr sehen. Ach, schade, dass der Bob nicht da ist. Der könnte uns da nähere Informationen geben. Was jetzt der geneigte Zuhörer nicht sieht, sind diese ganz, ganz vielen tollen Links, die hier im Chat auftauchen. Die teilweise eine halbe Bildschirmseite einnehmen, ja. Was ist das denn hier? Das Kackspiel für die ganze Familie. Ja, das ist toll. Das scheiße Quartett. Was ist das Schlägen? Och, wie ekelhaft. Das hatten das die drei Vogonen mal. Das scheiße Quartett hatten die drei Vogonen mal. Als auf ihre Wunschliste und die haben es zugeschickt bekommen. Oh, hier, bestes Eiershampoo. Okay. Ei, verporten. Gerard, wie geht's dir eigentlich so? Bis jetzt geht es mit noch ganz gut. Vorsichtig rüber zu lenken auf seriöse Themen. Genau, fangen wir jetzt mit dem Alkoholismus an. Ja, ist eine super Idee. Wie geht's denn in der Selbsthilfegruppe? Was läuft? Was ist, wo, da? Ich bin Gerard, ich trinke Eierlikör. Selbsthilfegruppe, genau. Nee, aber Gerard, du kannst ja mal erzählen, du hast ja in deinem Podcast erzählt, du musst zur Kappensitzung? Zur Kappensitzung, ja. Ja. Und da wollt ihr den leichten Bieranzug tragen. Wie definiert ihr bei euch leichter Bieranzug? Jogginghose und weites T-Shirt. Was? Hatti, das ist das, was du nach der Arbeit immer anhast, wenn du deine Serien guckst, die du nicht verstehst. Oh. Ich habe. Was? Echt? So assi gehst du da hin? Da glaubst du aber selber nicht. So würde ich noch nicht mal zu Hause rumsitzen, geschweige denn aus der Haustür rausgehen. Also ich fand das Borat-Kostüm eigentlich als Option sehr, sehr reizvoll. Heißt nicht leichter Bieranzug, Jeanshose und Sakko? Nö, also nee. Bei uns ist das quasi ein Freizeitklamotten, Jogginghose, damit die Hose nicht drückt, wenn du genug gegessen und getrunken hast. Und ein T-Shirt, was die Plauze ein bisschen verdeckt. Gib es denn bei so einer Kappensitzung ein Thema? Habt ihr da irgendwas? Oder gibt es da so, ist doch oft so, beim Karneval gibt es ja immer so Überschriften. Es hätte nur immer Juji Jangen oder Melasse de Dom immer noch im Köln, auch wenn er immer noch am Bau ist. Oder hast du nicht gesehen? Und ja, auch die Baukräne sind okay, die Leute wollen das so. Habt ihr da was? Nee, das haben wir bei uns gar nicht. Wir hatten das mal, der erste Elferrat, den ich mitgekriegt habe, die hatten halt immer Piraten, das war immer das Gleiche. Ja, doof. Also du gehst 20 Jahre zu einer Kappensitzung und du hast jedes Jahr das gleiche Programm so ungefähr. Ne? Und jetzt haben das quasi seit 3 Jahren hat das die jüngere Generation übernommen. Ja. Weil der alte Elferrat aufhören wollte, weil halt nichts mehr ging. Ne? Die Sitzungen waren nicht mehr ausverkauft und jetzt haben die Neuen das übernommen und die haben sich jetzt zur Aufgabe gemacht, wir holen uns mal 2, 3 Leute, die auch mal bekannt sind, ne, im näheren Umfeld. Das sind nicht die ganz großen Größen aus Köln, weil die kannst du einfach nicht bezahlen. Gerade nicht über die Karnevalstage. Und wie jetzt gesagt, jetzt kommt Mutombo Mboko hier, dieser Dave Davis, der kommt, und Jürgen Milski. Zieht natürlich die Leute ein bisschen an, ne? Und weil ich muss auch mittlerweile sagen, so eine ganze Kappensitzung wie bei uns auf dem Dorf mit eigenen Leuten kriegst du halt nicht mehr gefüllt, da zieht halt nicht mehr die Leute an. Ne? Ich sag mal so für mich, wir haben dann so ein, wie heißen die, irgendwas von der Frauengemeinschaft haben die hier, und die haben dann ein Programm wie so ein Büttenreden, aber eine halbe Stunde auf derbsten Blatt. Das versteht ja kein Mensch, zumindest nicht die Leute, die da noch hingehen. Ja. Ja, Jürgen Milski heißt doch, das ist doch der Typ, der fast eine goldene Schallplatte hat, obwohl er in 2 Minuten 34 keinen einzigen Ton getroffen hat, oder? Ja, genau. Das ist doch der Stand der Musikszene momentan. Richtig. Ne? Neu heißt das ja mittlerweile Levina, habe ich gelernt. Ja. Also, ich habe es ja auch schon erwähnt. Ne, der mag jetzt auch nicht der größte Sänger sein. Und man kann über den denken, was man will, aber für so eine Kappensitzung, sag ich mal, ja, wo der Alkohol ein bisschen läuft, reicht der alle Male. Ganz ehrlich, um dann ist okay. Stimmung reinzukriegen. Den kannst du gleich zum Dödel-Podcast einladen. Der, ja, ich werde versuchen, vorne mit dabei zu kommen. Ja. Ja. Nimmst du bitte dein Aufnahmegerät mit und fragst mal vorsichtig nach. Ja, werde ich tun. Ich tat auch mit ihm singen über Teamspeak. Weil ist dann auch wurscht an der Stelle. Das kann nur besser werden. Ja, ne? Das stimmt. Ultraschall macht das. Nee, aber so themenspezifisch haben wir da jetzt eigentlich nicht so wirklich. Dann würde ich ja mal sagen, ich gehe mir mal ein Bier holen und der Gerard schlägt mal einen Song für. Doch, ach, du warst letztes Mal schon dran. Wer sieht sich denn hier in dieser geneigten Hörerschaft in der Lage, einen Song für die YouTube-Playliste vorzuschlagen mit, wie heißt er? Jürgen Milski heißt er, gell? Mit Jürgen Milski. Lindert hat ein Lied mit Slatko zusammen hier. Ich bin nicht Shakespeare oder Goethe. Ja? Großer Bruder. Ich frage mal unseren Playlist-Beauftragten. Verkraften wir das noch oder ja, klar, abonniert, was wir haben? Abonniert dann gar keiner mehr das Ding anschließend. Ich meine, sonst. Was nehmen wir? Jürgen Milski und Slatko mit was? Gerard? Lass mich nicht im Stich. Ein neuer großer Bruder, das ist auch ein großer Bruder. Okay. Kannst du zufällig kurz 3-4 Takte ansingen, dass die Leute ungefähr wissen, was sie erwartet? Oder? Oh Gott. Großer Bruder. Nein, du bist, no, du bist mein großer Bruder, ich bin immer da. Du bist mein großer Bruder, du bist immer bei mir oder irgendwie so. Ne? Du bist immer also, da. Du bist mein großer Bruder und ein Freund fürs Leben. Muss ich sagen, passt 100%. 1984. Da sind wir wieder, gell? Big Brother. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so, wir hören alle Jürgen Milski und Klaus Hölzchen Bier. Bis gleich. So schaut es aus. Mit Slatko zusammen hat er das gemacht damals, ne? Jo, genau. Also, da hören wir mal rein. Bis gleich. So, wie ist der Stand der Dinge? Habt ihr das Lied gut verkraftet? Oder? Ja. Sehr schön. Ist sehr jetzt schön. Auf unserer YouTube-Playlist mit 3 Abonnenten immer noch. Ja, das sind aber 3 Premium-Abonnenten, ne? Ach so, die bezahlen dafür. Die bezahle ich dafür. Gut. Moment. So, können weitergehen. Ich hab Fritz Cola. Ich muss bis Samstag. Ja, du hast Fritz Cola. Bis Samstag habe ich aber August hier. Den August? Ja, das will ich doch hoffen. Aber, ja. Aber das ist auch noch so eine Frage. Ab wann ist denn bei Night of the Pots Alkohol erlaubt? Haben wir eine Deadline? Also ich glaube. Machen wir Frühshoppen? Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass ich morgens schon um 10 Bier trinke, oder? Ich glaube schon. Ich verstehe gerade die Frage nicht. Die Frage nicht, sehr gut. Gute Form. Oh, wir haben noch, warte mal, wir haben ja den Chilissimo noch, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ich werde den mal Feuer unterm Arsch machen. So, Talk Power. Aber er hat sein Mikrofon aus. Naja, kann man ruhig Hallo sagen, wenn man auf dem Balkon ist. Kennst du die Podcasts? Kennt ihr die Podcasts eigentlich alle, die Samstag da sind? Ich arbeite mich durch im Moment, ja. Ah, okay. Also bis auf 2, 3 kenne ich sie. Ja. Da muss man mal schauen, was da. Wie die Zeit halt noch reicht, das jetzt noch kurz reinzuhören, habe ich mir schon vorgenommen. Aber andererseits ist ja die Night of the Pots genau dafür da, ne? Hallo, ich bin hier und ich mache das und das und wir sagen alle, wow, yeah. Bumsfalle. Das wollen wir hören. Also ich bin, muss ich wirklich sagen, ich bin sehr begeistert und sehr überrascht und sehr froh darüber, dass wir tatsächlich diesen Sendeplan so voll gekriegt haben wieder. Ja. Dafür schon mal an der Stelle danke. Mehr kann ich da nicht sagen. Also so ist schon sehe toll, ich das ja. Auch. Ja, so sehe ich das auch. Das ist schon gut. Ja. Aber ja. Hat bisher immer geklappt. Es hätte noch immer gut gegangen. Um jetzt bei der Kappensitzung zu bleiben. Genau, und da werde ich meine Tochter sehen, weil die ist ja jetzt ein Sprengstoff-Mariechen. Was? Eine Sprengstoff-Mariechen? Ja, laut Hatti heißen die nicht Funke-Mariechen, sondern Sprengstoff-Mariechen. Ach so. Ist mir gerade so eingefallen, weil ich habe mir das Wort aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Und ich gucke gerade auf den Zettel und da stand es drauf. Sprengstoffmariechen, habe ich das echt gesagt? Ja, du hast es auch noch. Um Gottes Willen. So, pass mal ob jetzt. Es gibt ein paar Übersteuerungen hier. Da kommt schon wieder die Frage, warum heißt das hier eigentlich Night of the Pots, wenn es am Vormittag anfängt? So, ich erkläre das gerne noch einmal. Es hat sich herausgestellt, dass die meisten Leute spätestens ab 2 Uhr nachts doch schwächeln, wenn es darum geht, irgendwie sich noch in ein Mikrofon zu übergeben, in ein Mikrofon zu sprechen. Entschuldigung. Deswegen ist ja die offizielle, der offizielle Duktus ist ja Nachmittag of the Pots. Auch wenn wir um 10 Uhr anfangen, passt es auch nicht genau. Aber wenn natürlich einer eine Idee hat, wie wir das NOTP noch gescheit füllen können, dann können wir das gerne machen. Und lieber Chilissimo, du kannst auch reden mit uns und alle Sissy-Podcaster kann ich so nicht stehen lassen an der Stelle. Weil wir haben großartige Leute da. So sehe ich das auch. Und man darf nicht vergessen, Klaus und ich, wir haben bei den ersten beiden Night of the Pots von Anfang bis Ende das Ganze durchgezogen. Und auch wir sind irgendwann mal am Ende, wenn man dann sagt, morgens, ich meine, beim ersten Mal war, glaube ich, der Raiden, der ist um 5:30 aufgestanden morgens. Um 5:30. Ja. Ja, da waren wir noch wach. Und ich weiß gar nicht, wann wir die erste Night of the Pots angefangen haben. Ja. Ja. Die Idee war ja einfach, das nachzumachen, weil es ja den Day of the Podcast schon gibt, aber mei, das ist halt jetzt so, wie es ist. Ich glaube, der Spaß ist derselbe, das ist die genau. Uhrzeit ist ja egal. Der Name Night of the Pots wird bleiben und ich denke mal, dass wir jetzt ein gutes Zeitmanagement gefunden haben, morgens ab 10 Uhr und dann bis abends um 10, dann sind wir durch. Wir haben ja also eigentlich bis 22 Uhr, aber ab 22 Uhr kriegen wir dann nochmal so zum Ausklang einen Geschichtspodcast, ne? So war das doch, ne? Ja, ein Historienpodcast. Bin ich ganz gespannt. Und es geht ja auch in die Nacht hinein. Also, und wer dann wirklich nachts um 4 noch irgendwas aufnehmen will, kann sich ja bei mir melden. Wir können das gerne dann hier im Separé noch machen. Stelle ich mir einen Wecker. Und dann, ne, das passt schon so. Also es wäre jetzt Blödsinn, das Night of the Pots irgendwie umzubenennen. Jetzt haben wir uns so damit irgendwo platziert, dann lassen wir das auch so. Das ist schön, wir können Brunch machen. Geocaching und hat sich auch um 180 Grad gedreht. Genau. Das stimmt, da hast du recht. Was hat sich gedreht um 180 Grad? Geocaching. Heißt ja auch immer noch so, aber das ist ja nochmal nicht mehr so wie vor, ne? So und so vielen Jahren. Ja, das weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Nee, ist nicht schlimm. Aber es gibt viele Sachen, die inhaltlich komplett anders sind und der Name ist immer noch gleich geblieben. Also. Dalli Dalli heißt auch noch Dalli Dalli. Das könnten sie mal wieder bringen, neu auflegen. Die bringen das für so ein Fernsehen mal irgendwelche Neuauflagen hier. Wie heißt das hier? Ruckzuck-Familienduell. Ruckzuck-Duell. Ja, ist alles toll, super. Und hier, wie hieß sie, die Pflaume mit seinem komischen Wohnwagen? Das könnten sie auch mal wieder machen. Nur die Liebe, nur die Liebe zählt. Ja, ja. Das Geilste ist doch eigentlich, der Preis ist heiß. Ja, mit Walter Freiwald. Und wie heißen der einen nochmal? Der Dicke. Gerard. Harry Weinfurt. Ah, genau, Harry Weinfurt, genau. Nur die Liebe zählt, war dieses Ding. Schatz, ich weiß, ich habe dich zweimal mit dem Auto überfahren, aber ich mag dich trotzdem zurückhaben oder so, ne? Genau, komm mit mir in den Wohnwagen. Ja, genau. Nein, es tut mir leid, sie hat nicht geantwortet, weil sie kann nicht antworten, weil sie immer noch im Koma liegt. Aber Gerard, wir bleiben dran. Gerard als Harry Weinfurt wäre auch schön, ne? Ja, ich weiß gar nicht, gibt's den Gerard Bauchklatscher Jingle eigentlich noch? Den hab ich lange nicht gehört. Aber ganz tief in der Schublade rum. Ja, 5 Euro ins Phrasenschwein. Wie ein Elefant, ich vergesse nichts. Den haben wir noch. Ja, ja. Ich habe irgendwie vorhin Probleme gehabt, mein iPad zu bespielen. Ich habe diverse Sachen noch für Samstag einzubauen, Einspieler und Jingles und Leute, die gedisst werden und ja, diverses. Leute, die gedisst werden. Ja, das steht schon ganz oben in dieser Reihe hier. Ja, Volker hat sein Ego vorbeigeschickt. Das Ego, Ego war nicht nett. Das, na Ego gut, macht, das Ego macht Arbeitsverweigerung Samstag und hat alles durch die Bank weg beleidigt. Das kann er ja am besten. Wenn das Ego nichts kann, das kann er. Das hören wir uns dann an. Und was ist mit deinem Plan, dem Ego die Beine zu brechen? Das ist so ein bisschen auch versandet, oder? Ja, ich muss mal gucken, weil ich muss da ja persönlich dann mal beim Volker vorbeifahren. Mhm. Aber der ist ja so ein viel beschäftiger Mensch, aber gut. Na, schauen wir mal. Ja, das kriegen wir schon. Gut. Wie schaut es aus? Hat noch jemand was zu sagen heute Abend? Oder? Ich nicht. Ich würde dann nämlich auch an dieser Stelle sagen, wir machen mal aus hier. Ja, würde ich auch meinen. Und bis Samstag haben wir das Ding nochmal auf jeden Fall online. Wir hören uns alle. Bestimmt. Wir hören uns Samstag 22 Uhr. 10 Uhr morgens. Night of the Post. Genau. Die dritte. Macht's gut. Tschüss. Zum Frühshoppen. Ich freue mich. Ciao. Bis denn dann.